Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit Musik von Hans Stadelmeier, Jan Kuzier, Charles Karlmann und August Peter Waldenmeier. Zu Beginn hören wir die kleine Theatersuite Opus 28 von Marc Lothar, aus dessen Werk Zwei Herren aus Verona, nach der gleichnamigen Komödie von William Shakespeare. Jan Kuzier leitet das Münchner Rundfunkorchester. Thank you. Thank you. Zum Auftakt ins Concerto Bavarese spielte das Münchner Rundfunkorchester die kleine Theatersuite Opus 28 aus Zwei Herren aus Verona von Marc Lothar, Dirigent Jan Kuzier. Weiter geht's mit den drei Orchesterstücken Opus 24 von August Peter Waldenmayer. Auch hier spielt das Münchner Rundfunkorchester. Waldenmayer selbst leitet die Aufnahme aus dem Jahr 1975. Thank you. Drei Orchesterstücke, Opus 24 von August Peter Waldenmayer. Der Komponist selbst dirigierte das Münchner Rundfunkorchester. Charles Karlmann ist der jüngste Sohn des berühmten Operettenkomponisten Emmerich Karlmann. Geboren wurde er 1929 in Wien. Als er 8 Jahre alt war, emigrierte die Familie in die USA und ließ sich in Hollywood nieder. Charles Karlmann studierte an der Columbia University, wo schon Richard Rodgers und Oscar Hammerstein gelernt hatten. Bereits in Amerika war er als Musical-Komponist erfolgreich. 1951 kehrte er nach Europa zurück, zog mit seinem Vater nach Paris und ließ sich nach dessen Tod in München nieder. Er schrieb vorwiegend Instrumentalwerke, Chansons, Bühnen- und Filmmusiken sowie Musicals. Hier ist sein Chanson »Doch ich spiel«, gesungen von Wolfgang Dosch, am Klavier Harumichi Fujiwara. Ich bin hier seit 50 Jahren und spiele und singe, ob es laut ist oder leise. Das Grand Hotel wird demoliert, weil keiner sich mehr interessiert für Stil. Doch ich spiel. Es geht keiner mehr am Abend aus. Die Abrissbirne ist schon programmiert, ein Riesending. Doch ich seh. Es wird sie nicht mehr geben, diese Bar, in einem Jahr. Keiner geht heute mehr zur Happy Hour. Sie trinken Dosen leer vor dem TV. Kein Johnny mixt mehr Sunrise oder Whiskey Sour. Kein Sherry, kein Martini on the Rocks. Kein Hauch von Eleganz, nur noch die Steinway-Tastatur aus Elfenbein, rien ne va plus. Hier geht nichts mehr, sie gaffen die Werbung an, trinken ihr Red Bull dazu und lassen mich mit leeren Stühlen ganz allein. Und wie war es doch einmal, als Tout le Monde hier stand, als ich anfing 1956. Jung war ich damals und voll Elan. Das Grand Hotel wird demoliert, weil keiner sich mehr interessiert für Stil. Doch ich spiel. Es geht keiner mehr am Abend aus. Die Abrissbirne ist schon programmiert. Ein Riesending. Doch ich sing. Es wird sie nicht mehr geben, diese Bar in einem Jahr. Fellini war gerne hier und René Clair und. Der Index in einem Hollywood-Roman. Ja, Luis Buñuel und Dalí, er trank nur Champagner extra trocken und brachte tatsächlich einen andalusischen Hund. Und wer noch alles kam und ging und kam. Natürlich habe ich auch sie hier getroffen, die Märchenfee, der Traum von einer Frau und sehr brillant besetzt. Ich weiß nicht mehr, habe ich sie oder hat sie mich verführt? Mein Dinnerjacket war ja damals auch noch nicht so abgewetzt. Es ging 3 Jahre, dann hat sie sich tot gesoffen. Ich hab seither kein Glas mehr angerührt. Es gibt ja noch ein paar, die sich hierher verlaufen, mit schlechtem Magen bestellen Tee und schlürfen ihn laut und schaufeln die Chips und wollen noch ein Bier für zu Hause kaufen. Mir fällt kein Song mehr ein, wenn ich sie sehe. Und meine Finger werden steif wie Gips. Es wird sie nicht mehr geben, diese Bar in einem Jahr. Haben Sie noch einen Wunsch? Ich spiele alle Oldies. Das Chanson »Doch, ich spiel« von Charles Kalman, interpretiert von Wolfgang Dosch, begleitet von Harumichi Fujiwara. Und auch in der nächsten Aufnahme sind die beiden noch einmal zu hören mit Charles Kalmans Chanson »Herr Ober, nur ein Gedeck«. In Seude Gasthaus lenk ich meine Schritte. Mein Tisch ist reserviert dort beim Kamin. Der Oberherr begrüßt mich, Speisen bitte. Und schon legt er die Karten vor mich hin, bevor er mich was fragen will. Sag ich es selbst ihm resigniert und still. Herr Ober, heut nur ein Gedeck. Die Dame, die bleibt leider weg. Heut nur ein Menü, heut nur ein Glas Wein. Von nun an bin ich ja allein. Wie glücklich waren einmal wir zwei. Die Zeiten sind leider vorbei. Wenn man sich bemüht, kommt man drüber hinweg. Herr Ober, heut nur ein Gedeck. Tja, rings an den Tischen sitzen frohe Leute. Da wird gelacht, gescherzt und oft gibt's Sekt. Doch ich pass nicht in diese Stimmung heute. Das allerbeste Essen mir nicht schmeckt. Die Kellner schauen mich traurig an. In ein paar Worten liegt oft ein Roman. Herr Ober, heut nur ein Gedeck. Die Dame, die bleibt leider weg. Heut nur ein Menü, heut nur ein Glas Wein. Von nun an bin ich ja allein. Wie glücklich waren einmal wir zwei. Die Zeiten sind leider vorbei. Wenn man sich bemüht, kommt man drüber hinweg. Herr Ober, bitte sehr, bitte gleich, heut nur ein Gedeck. Herr Ober, nur ein Gedeck. Chanson von Charles Kalman, gesungen von Wolfgang Dosch, begleitet von Harumichi Fujiwara. Im Concerto Bavarese folgt jetzt noch ein Orchesterwerk von Charles Kalman, Deux Histoires d'Amour. Rito Parolari leitet das German Symphonic Pops Orchestra. Thank you. Reto Parolari und das German Symphonic Pops Orchestra mit Charles Kalmans Deux Histoires d'Amour. Und mit Musik des Niederländers Jan Kutzier geht es weiter. Das Münchner Rundfunkorchester spielt unter seiner Leitung die Barocksuite in C, Opus 10. Thank you. Barocksuite in C, Opus 10 von Jan Kuzier, gespielt vom Münchner Rundfunkorchester. Von 1956 bis 1995 war Hans Stadelmeier künstlerischer Leiter des Münchner Kammerorchesters und war bei seinen Musikerinnen und Musikern sehr beliebt, weil er ihnen auf Augenhöhe begegnete. Neben seiner Tätigkeit als Dirigent schrieb er über 100 Werke, von denen nur wenige bekannt sind. Eine Hälfte davon liegt in Hellerau im Komponistenarchiv. Die restlichen Kompositionen hat er verbrannt, weil sie seinen eigenen Ansprüchen nicht genügten. Hier dirigiert er das Münchner Kammerorchester in seiner Sinfonia Serena per Archi. Thank you. Sinfonia Serena per Archi von Hans Stadelmeier, der in dieser Aufnahme auch das Münchner Kammerorchester leitete. Das letzte Werk heute ist die kleine Serenade für Streichorchester Opus 55 von Richard Trunk. Rudolf Albert leitet die Aufnahme mit dem Münchner Rundfunkorchester und dem Geiger Njagul Tumangelov. Thank you. Eine kleine Serenade für Streichorchester Opus 55 von Richard Trunk. Es spielte Njagul Tomangelow zusammen mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Rudolf Albert.